So, another one. Herzlich willkommen zur 106. HDVDL-Podcast-Episode. Heute eigentlich mit einem sehr speziellen Gast. Ich freue mich extrem. Ein Gast, muss ich by the way auch sagen, der sehr, sehr viel nachgefragt worden ist. Der Marc Eichenberger vom Kenny's Auto Center. Marc, herzlich willkommen im Podcast. Ja, herzlichen Dank, Stefan, dass ich hier mitmachen darf. Hat mich auch sehr gefreut. Schön hat es geklappt. Hey, danke auch für die Führung. Ich habe hier noch eine wunderschöne Führung bekommen. Du hast mir noch so ein bisschen hinter den Kulissen so ein bisschen gezeigt, was ihr hier so ein bisschen macht. Ein wunderschöner Standort, den ihr hier vor knapp 3 Jahren aufgestellt habt in dem Sinn. Mich würde ein bisschen wundern, so ein bisschen in der nächsten halben Stunde, zum einen ein bisschen auf dich eingehen. Du als Person, die sehr, sehr spannend auch bist, plus auch so ein bisschen die ganze Journey. Du bist mittlerweile VRP und Inhaber vom Kenny's Auto Center. Also ich glaube, die meisten kennen euch. Kannst du mal so ein bisschen sagen, du bist ja durch deinen Vater in das Ganze reingekommen. In deinen jungen Jahren, wie früh bist du schon mit Autos, mit der ganzen Firma von deinem Vater in Berührung gekommen? Also natürlich, seit ich gelernt habe, denken und reden, um ich mich daran erinnere, ist Auto ein wichtiges Thema gewesen, eins der wichtigsten. Ich habe es natürlich auch immer spannend gefunden, bei meinem Vater zu sein, in der Firma, dort mal, vor allem in Däliken. Und ja, es war natürlich auch omnipräsent gewesen. Die Firma ist ja klar, in einer Unternehmerfamilie ist die Firma ein Familienmitglied, wenn nicht das wichtigste Familienmitglied. Man lernt sehr, sehr viel und ich durfte natürlich auch immer in den Ferien mithelfen, an den Wochenenden, je nachdem, an den Ausstellungen, was mir auch wirklich Spass gemacht hat. Von dem her ist natürlich Auto bei mir immer schon ganz weit oben gewesen. Aber ist für dich auch klar gewesen, dass du vielleicht irgendein ist, so ein bisschen willst, auch Unternehmer sein in dem Sinn? Hast du schon mal ein bisschen an das gedacht oder sind die Autos einfach das gewesen, was dich auch fasziniert hat? Also nein, das ist für mich immer schon klar gewesen, dass ich irgendwann meine eigene Firma haben will. Es ist dann sogar klar gewesen, für mich, dass ich nie beim Vater einsteigen will. Es hat mich mal einer gefragt, ich weiß nicht, da bin ich wahrscheinlich um die 10 herum gewesen, eben, ob ich mal einsteigen beim Vater, ob ich die Firma mal übernehmen will. Und anscheinend das Erste, was ich da gesagt habe, ist, nein, will ich nicht. Und wenn ich es dann mal machen würde, dann das Erste, was ich mache, ist die Kennistafel abreißen und Marks Autocenter herschreiben. So gut. Und mein Vater muss immer wieder schmunzeln, wenn er die Story erzählt. Genau. Aber mittlerweile, Kenny's, eben der Brand, das ist ja wirklich wortwörtlich der Brand gegen aussen, der so extrem wertvoll ist. Und definitiv, definitiv. Der Wiedererkennungswert extrem gross. Das ist so, das ist so. Nein, es ist, nein, bei mir ist es halt mehr darum gegangen, Kenny da, Kenny's dort, mit der Werbung. Ich habe natürlich auch immer Sprüche auf dem Pausenplatz gehört, über die, das feine Käferli, Kenny's Werbung. Und eben, du bist ja dann eh mal in dem Kenny's Autocenter. Und ja, und ich habe immer gesagt, ja, und mein Vater ist halt auch daheim immer natürlich, das Kenny's Thema war so omnipräsent gewesen, die Firma. In den Ferien, überall. Die ganze Zeit am Telefon und wir mussten ruhig sein und mithören. Wo ich muss sagen, ich habe dafür sehr, sehr viel gelernt von meinem Vater. Also das ist natürlich unglaublich, was ich von dieser Zeit lernen konnte. Aber wir sind natürlich zweitrangig gewesen, oder? Und das ist natürlich ein bisschen die Schattenseite gewesen. Und darum habe ich mir immer gedacht, und auch meine Schwester, niemals in die Firma. Also weil wir haben jedes Problem dürfen miterleben die Heime. Meine Mutter hat ja da auch vor allem von den Heimen sehr unterstützt. Also meinem Vater in gewissen Diskussionen. Und was immer natürlich sehr spannend war, aber je nach Alter weniger spannend war. Und wir haben uns immer gesagt, nein, wir wollen nie in die Firma gehen. Was halt zuerst wie so ein bisschen gegenteilige Haltung verursacht hat durch das Ganze. Ja. Und kannst du uns mal schnell, ein bisschen, einfach wenn wir jetzt bis zur Gründung zurückgehen, so ein bisschen historisch, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Das ist ja unglaublich, was ihr da mittlerweile für ein Wachstum gehabt habt, eben nur schon auch physisch, was man sieht vom Standort her etc. Eigentlich vielleicht einen kurzen Rückblick, so ein bisschen die Milestones von eurer Firma. Ja, auf jeden Fall, wie ist es weitergegangen? Mein Vater hat angefangen auf dem Kiesplatz in Buchs. Bei Däliken, also Buchs Zürich. Vorgängig hat mein Grossvater auch noch ein Unternehmen gehabt. Er hat im späten Alter, was auch halt viele nicht wissen, hat er sich selbstständig gemacht, hat eine Federnfabrik, unter anderem Blattfedern für Fahrzeuge hergestellt, ja, in Altstädten, Zürich, Altstädten, Kürifedern, und ist dann dort aber so richtig in die Wirtschaftskrise hineingerasselt, Ölkrise damals, ja, Ölembargo im 73, hat alles müssen verkaufen, und er war ein Ehrenmann gewesen. Er hat gesagt, er wird nie einen Konkurs anmelden. Das heisst, er hat jeden Franken zurückgezahlt, mhm, und sogar einen grossen Teil vom Ersparten, vom Haus, vom Land verkauft. Also alles, was er das Leben lang, mhm, aufgespart hat, verkauft, und vor allem auch den Mercedes verkauft. Und das ist so, hat mein Vater natürlich sehr geprägt. Oder? Ja. Und darum, mein Vater hat dafür können anfangen mit seiner Leidenschaft. Also er ist, hat ja dann auch geschafft, tut's mal mit dem Grossvater. Aber für meinen Vater im Nachhinein natürlich eine riesige Chance gewesen. Klar, er hat mit null müssen anfangen, tut's mal. Aber er hat dafür das können machen, was mir richtig Spass gemacht hat. Und das war das Auto verkaufen gewesen. Und vor allem mit dem Ziel, irgendwann auch können wieder Mercedes zu haben, also Mercedes verkaufen, mhm, Vertretung. Das Auto, das der Grossvater hatte, wo sie mega stolz waren drauf, und dann haben sie verkaufen müssen, eben wegen dieser Krise. Krass, also das ist eigentlich, mhm, etwas, was bei ihm so wie abgespeichert, genau, war. Genau. Und er nachdem eigentlich wie gestrebt hat. Genau. Und er hat halt auch viel daraus gelernt. Also, was nicht machen, mein Grossvater hat sehr viel investiert. Damals haben die Banken noch gesagt, ja komm, neue Maschinen machen, du investieren, super. Wir haben ja das Geld, ja super, aber kaum ist die Krise gekommen, haben sie dann das Gegenteil gesagt, oh, jetzt sofort zurückzahlen. Also unglaublich, die Story. Mein Vater war halt da dann immer vorsichtig gewesen, auch mit den Banken. Respektive nie zu fest verschulden und alles, was sicher ein wichtiger Teil des Erfolgs ist. Aber wie hat dein Vater ursprünglich mal gestartet gehabt? Eben auf dem Kiesplatz, ja. Auf dem Kiesplatz, das ist eben nachher, kurze Zeit nach dem Verkauf dann von meinem Grossvater seiner Firma, hat er dann auf dem Kiesplatz gestartet mit importierten Fahrzeugen, mit Occasionen, mit Simco, Talbot, Peugeot. Ja, das sind so ein bisschen die ersten. Und dann ist der Schneeball so ein bisschen ins Laufen gekommen. Genau, dann ist, ich sage jetzt mal, nur 8 Jahre später schon das erste offizielle Kelis Autocenter gestanden in Delicke. Das haben wir heute noch. Sind wir heute noch stolz drauf. Nur, ich sage jetzt mal, 8 Jahre später finde ich jetzt sehr, ja, das spricht für seinen damaligen Job. Und nochmal 2 Jahre später, also 10 Jahre nach Gründung, offizielle Vertretung von Mercedes. Klingt ja alles, ich sage jetzt mal so ein bisschen, dass wirklich alles smooth gelaufen ist und so, aber meistens Unternehmertum, das weißt du am besten, ist ja auch immer mit viel Hindernis, schwierigen Phasen auch verbunden etc. Wie ist er denn dazu gekommen, dass er schlussendlich die Möglichkeit bekommen hat, Mercedes können zu vertreten? Also gut, ich glaube, das ist für das Mal sicher, es hat ein bisschen für ihn gesprochen, weil er ist, hat so ein bisschen eine Art Guerilla-Marketing gemacht für diese Zeit. Ein anderer, nicht der klassische Autohändler gewesen, sondern auf verschiedene andere Wege, mit Events, mit spezieller Radiowerbung, versucht, Kunden auf das Delicke zu locken, wo ja jetzt auch nicht die Metropole ist. Und dementsprechend ist das dann auch bei den Mercedes-Leuten angekommen, mhm, wo man gesagt hat, hey, man will dem eine Chance geben. Für damals halt auch kein riesiger Laden. Und es war auch außergewöhnlich gewesen, dass man dann ihm die Chance gegeben hat. Aber hat dein Vater schon die Vision gehabt, dass es eigentlich so gross wird sein, wie es jetzt ist? Also die Dimension ist ja crazy. Ich glaube, es bei ihm war einfach immer wichtig, dass es ihm Spass macht, mhm, dass es ihm Freude macht und klar, dass er eine gewisse Grösse erreichen will. Oh, ja. Aber ich glaube, nicht, dass jetzt von ihm Anfang an er gesagt hat, oh, ich muss unbedingt diese Größe erreichen. Ihm ist es einfach wichtig sein, erfolgreich sein und ja, und dass es Spass macht. Und vor allem eben die Marke Mercedes auch können halten. Du hast ganz am Anfang gesagt, eben, du hast eigentlich nie so ein bisschen in dieser Firma dann, mhm, auch arbeiten, dich, mhm, engagieren etc. Mhm. Finally bist du trotzdem, mhm, da, bist VRP, mhm, bist Inhaber von der Firma. Mhm. Wann bist du das erste Mal physisch im Geschäft dann auch tätig gewesen, mhm, oder involviert auch gewesen? Ja, das war im 12. 2012. so, wo ich wirklich dann fix angefangen habe. Ich habe vorher noch ein Startup im Bereich digitale Videoüberwachung. Mhm. Wir haben dort mal eine Cloud, die erste Cloud-Lösung in der Schweiz gemacht. Weil ich komme ja von der Informatik. Ich habe ja mich dann für das Informatik-Systemtechniker-Lehr entschieden. Und habe dann nach 4 Jahren haben wir dann die Firma verkauft, weil ich dann wieso müssen sagen, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wenn dann wieder zurück in die IT und dort eine neue Firma gründen oder jetzt den Schritt wagen in die Automobilindustrie. Und wie viel Überzeugungsarbeit hat es von seinem Vater gebraucht? Ja, eben nicht. Ich weiß, das ist ja das Gute gewesen. Es ist nicht von ihm gekommen. Ja. Und darum, es ist von mir gekommen. Er hat es dann irgendwann aufgegeben. Ja. Das Thema. Ja. Und das ist ja, das ist der Schluss. Ja, das ist extrem wichtig. Er hat einfach aufgehört, Druck zu machen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann wie müssen sagen, ja komm, jetzt überlege ich es mir nochmal. Und habe dann irgendwann gesagt, komm, nach 4 Jahren, ich möchte es mindestens mal probieren, macht es mir Spass. Ja. Also ich muss ja nicht entscheiden, ich übernehme morgen die Firma, aber ich wollte einfach mal wissen, wenn ich es schon, ich wollte es mal probieren, macht mir etwas Spass und ob ich jetzt die Firma übernehme oder nicht irgendwann, das muss ich ja nicht heute entscheiden, aber ich wollte einfach mal versuchen, einen Einstieg zu wagen, aber nicht bei meinem Vater. Und weil das ist mir wichtig, nicht wegen meinem Vater, also klar, doch, auch wegen meinem Vater. Ja, den ganzen Tag um ihn ist auch nicht immer einfach. So gut sind wir privat, haben wir es mega gut miteinander, ja. Allgemein mit der Familie. Aber im Geschäft kann es dann teilweise intensiv werden. Aber nein, mir ist es wichtig, einfach unabhängig, nicht, ah, schau, da kommt der Sohn wieder und so, sondern bei einer Firma einzusteigen. Und das ist dort mal Smart Center Zürich, also die Keto Autocenter AG, wo er zwar einer von 3 Aktionären war, aber überhaupt nicht operativ im Geschäft beteiligt war. Ja. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach mal zu starten und mir mal einen Eindruck zu machen, hey, wie gefällt mir das? Und was hast du gemacht? Also in welcher Rolle bist du denn? Also ich habe wirklich einen Vertrag bin ich eingegangen, wo glaube ich, jeder unterschrieben hat. Also eine sehr günstige Arbeitskraft bin ich gewesen, aber weil ich gesagt habe, hey, ich will es lernen und ich will, ich meine, ich kann mir trotzdem mal können, eben das gewisses Geld aufbauen und habe jetzt nicht den Superlohn gebraucht. Und dafür konnte ich entscheiden, hey, wo darf ich, wie lange sein? Und dann habe ich gesagt, ich will 3 Monate in die Werkstatt. Dann würde ich vielleicht noch die eine oder andere Abteilung sehen und nachher im Verkauf. Und im Verkauf habe ich dann natürlich relativ schnell können mit dem Provisionssystem einen Lohn erzielen, wo ich dann auch happy war am Anfang des Tages. Und das war auch etwas, wo ich sagen musste, es hat mich extrem überzeugt. Man hört das Image schon, der Verkauf und so und alles, Autoverkauf. Und ich meine, es ist so, eigentlich so ein schöner Job. Mhm. Also vor allem, wie glücklich der Kunde ist, wenn er das Auto kommt, abholen kann. Und auch allgemein die Beratung für das Auto, wenn man eine seriöse Beratung macht und dem Kunden dann auch das bietet, was man ihm versprochen hat. Das ist so ein schönes Erlebnis. Und die kommen immer wieder und freuen sich immer wieder. Und auch, man kennt am Schluss so viele Leute, man lernt neue Leute kennen. Das habe ich mir gesagt, wow, das macht mir richtig Spass. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ich möchte gerne mehr machen. Ja. Und dann habe ich in einem ersten Schritt fast ein bisschen zu viel wählen jetzt in dieser Firma, weil ich bin ja nicht der Einzige gewesen, der die weitere Stufe erreichen wollte. Da habe ich mich ein bisschen kämpfen um den nächsten Schritt in dieser Firma, weil ich dann wollte Markenverantwortung von Mercedes-Benz. Ja. Weil es ist gerade die Zeit gewesen, wo Smart in der Krise war, nicht mehr so gut gelaufen ist. Durch das halt unsere Firma, die Keto Autocenter, die nur auf Smart ausgerichtet war, Smart Center Zürich, Bern, Luzern, Zug, in der Krise war. Und dann habe ich gesehen, wow, es ist ein riesen Potenzial, jetzt die Marke Mercedes aufzubauen. Und und da habe ich mich natürlich dann auch zuerst müssen beweisen. Und ich bin nicht gerade dann so schnell an die Stelle hergekommen. Genau. Aber wann hast du denn so gemerkt, das ist wirklich etwas für mich? Wann ist so der 20er runter? Ja, also ich meine, nur schon in Werkstatt hat mir auch Spass gemacht. Ich habe ja früher auch schon Töffli, Roller rumgemacht und so. Das als Team, coole Leute gsi, mega schön gehabt. Ich war halt viel näher bei den Leuten gsi. Einerseits als früher bei meinem alten Job. Mhm. Als Informatiker schafft man halt schon ein bisschen mehr vom Hintergrund, je nachdem. Hat man nicht so viel Kundenkontakt. auch wenn ich dort in der Vergangenheit auch wirklich mega coole Leute kennengelernt habe. Aber da hast du halt auf einen Schlag mega viel und es macht so richtig. Du hast von A bis Z alles so verschiedene, vom Mechaniker, Pneumonteur, über das Marketing, Verkauf, alle, auf wenig Raum sehr viele verschiedene Leute, was mega cool war und vor allem auch Kunden. Ja. Immer wieder neue Leute kennenlernen. Und ja, das Ganze, eben der ganze Mix hat mir wirklich mega Spass gemacht. Auch wenn ich gewusst habe, dass die Autobranche sicher keine einfache Zukunft wird haben. Was ist bis zum heutigen Tag dazwischen noch so passiert? Du hast ja dann noch weitere Schritte gemacht, bis du schlussendlich dann auch finally CEO gewesen bist. Genau, genau. Es ist dann weitergegangen. Ich konnte dann irgendwann die Markenverantwortung übernehmen. Mhm. Gleichzeitig ist es dann auch schnell gegangen, dass ich die Verkaufsleitung, weil es einen Personalwechsel gehabt, auch konnte die Verkaufsleitung von der damaligen Keto Autocenter für alle Standorte können übernehmen, was mir auch mega Spass gemacht hat, aber ultra intensiv war, weil ich einerseits dann schauen musste, wie erreiche ich das Mercedes-Ziel. Und das war auch etwas. Ich meine, die Mercedes-Ziel, wenn man die nicht erreicht, gibt es einerseits, muss man einen Teil der Marge zurückzahlen, wo man bekommen hat. Das heisst, wir sind extrem angewiesen. Und gleichzeitig sagen sie auch, wenn ihr zwei Jahre die Ziele nicht erreicht, dann könnt ihr die Vertretung wieder abgeben. Mhm. Also sie haben uns wie eine Chance gegeben, Mercedes aufzubauen, aber wir haben die auch müssen packen. Und das sind dann die Ziele im Nachhinein, die wir ganz am Anfang bekommen haben, muss ich sagen, das war nicht ganz fair gewesen. Aber ja, wir haben es dann irgendwie trotzdem gepackt. Und gleichzeitig habe ich auch müssen schauen, dass wir auch Smart-Ziele erreichen. Mhm. Weil auch das, es war damals mal noch ein Volumen von fast 1000 Autos im Jahr. Und das hat dann Mitarbeiterführung und alles Mögliche gebraucht, wo ich auch am Anfang sehr viel gelernt habe. Ja. Klar habe ich Führung vom Militär gehabt, meine Führungserfahrung. Oder vom Start-up war auch überschaubar gewesen. Aber dort hast du dann wirklich gelernt, wie kannst du mit den Leuten umgehen, und musst auch schauen, dass sie auch noch bleiben, oder? Ja, dass sie es auch cool finden, oder? Aber trotzdem, irgendwie, wie kannst du den Druck, wie kannst du sie motivieren, die Ziele zu erreichen, aber nicht den Druck, den du hast, eins zu eins weitergeben, oder? Mhm. Und da habe ich in kurzer Zeit sehr viel gelernt. Aber was ist das, wo, ich nehme an, du bist mal mit einer gewissen Vorstellung in das Ganze reingegangen. Eben so ein bisschen auch das Ganze mit Leadership, Umgang mit Druck und mit Leuten natürlich auch. Aber was ist das, was dich vielleicht am meisten überrascht hat? Also positiv oder negativ oder die grösste Challenge war? Also ich habe sicher das Thema Vorbild. Mhm. Vorbildfunktion. Ich kenne noch ein Event, wo ich im Nachhinein gedacht habe, was bist du für ein Idiot? Ich habe in diesem Event, wir hatten eine grosse Ausstellung gehabt. Ich war dort mal noch nicht Verkaufsleiter, aber Teamleiter. Mhm. Und musste ins Militär nachher, in Weka. Und am gleichen Abend habe ich dann, mich bereit gemacht, konnte nicht mehr können helfen, gross aufräumen. Yeah. Und bin dann ins Smart Center zurück, habe mich abgemacht mit dem, wo ich zusammen dann ins Militär gefahren bin. Und er hat dann gesagt, hey komm, zeig mir doch noch das Center. Mhm. Nachher bin ich da und dachte, ja gut, dann zeigen wir halt noch, auch wenn es ein bisschen zeitlich knapp ist, ich zeige mir noch rasch das Center. Habe ich ihm das Center gezeigt, die anderen sind am Aufräumen vom Event. Und ich zeige ihm das Center und die denken so, what the fuck, wenn du ja jetzt Zeit hast, wir haben gemeint, du hast einen hohen Stress und gehst. Also sie haben nichts gesagt. Mhm. Aber im Nachhinein haben wir gesagt, hey, nicht gut. Also weißt du, ich meine, der Chef, also hilft mit oder hilft, also am besten macht er noch mehr als die anderen, oder? Und da ist dann auch, das ist ja das Jahr gewesen, wo dann im Nachhinein die Retourkutsche gekommen ist, oder? Wo ich Kündigungen hatte. Jemanden konnte ich dann heben, die andere Person nicht. Wo ich dann auch, eben, ich habe in meinem ersten Jahr dann nur schon so viel gelernt, weil es kommt alles wieder auf dich zurück. Oder? Ja. Und das andere ist halt einfach Gang vorbei zu den Leuten. Oder? Das hat mir so viel gegeben, die Standorte, die wir hatten, die ich als Verkaufsleiter dort mal geführt habe, da bin ich viel näher halt auch noch gewesen, bei allen Leuten, bei allen Verkäufern. Und die haben sich immer wieder gefreut, wenn ich vorbei, auch wenn ich ihnen gesagt habe, Jungs, wir müssen das Ziel erreichen. Mhm. Aber sie haben es trotzdem cool gefunden, komme ich vorbei und wir schauen an, wie können wir jetzt die Ziele erreichen, was können wir noch Marketing am Standort machen und so weiter. Und man darf einfach nicht vergessen, dass man dann irgendwo im Büro hockt und sein Zeugs macht, seine Excel-Tabellen, seine E-Mails, sondern oft auch bei den Leuten sein. Ja. Ich glaube, das ist mega schön, was du vorhin gesagt hast, dass alles zurückkommt. Das ist allgemein im Leben, so nicht nur im Business, auch im Privaten etc. Oder? Mega, mega schöner Approach. Wann ist denn der Moment gekommen, wo du vielleicht mit deinem Vater geredet hast und mit deiner Familie geredet hast, wo es dann darum gegangen ist, hey, wir ziehen den Markt nachher? Also das Thema war eigentlich, gewesen, dass eben lustigerweise ich dann den Vorschlag gemacht habe. Es ist dann so weitergegangen, dass ich dann relativ bald den Vorschlag bekommen habe, zuerst für Keto Autocenter, die Geschäftsführung übernehmen. Dort hatte ich den Vorteil, sage ich mal, also die Chance gehabt, dass die Nachfolgeregelung bei dieser Firma nicht geklappt hat. Und man hat dann wirklich keine Nachfolgeregelung gehabt. Und irgendwann hat man dann gesagt, von den Investoren her, hey, Marc, wäre das etwas für dich? Ja. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich sagen musste, ist mir ein bisschen zu früh gewesen. Ja. Weil ich hätte jetzt gerne ab Verkaufsleitung ein paar Jahre länger gemacht. Und einfach, dass ich so wirklich sage, so, jetzt kann ich es so richtig gut, oder? Und dann der nächste Schritt, weil die Autobranche halt immer noch neu war für mich. Also so das tiefe Wissen. Aber dann habe ich wie so gesagt, ja gut, haben sie gesagt, du, schau, entweder machst du es oder wir suchen jemand anderes. Und dann wird ich die Chance nicht so schnell haben. Da hat aber mein Vater in seiner Firma immer noch einen Geschäftsführer gehabt und hat jetzt nicht von heute auf morgen wollen, die Geschäftsführung, dass ich jetzt die Geschäftsführung übernehme, weil er hat seinen Geschäftsführer gehabt, oder? Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann jetzt hätte ich eine Gelegenheit, die Firma zu übernehmen. Und bis dann das mal bei Kennis kommt, kann das ja noch lange dauern. Dann habe ich wie gesagt, also komm, ich nehme die Challenge. Die 100 Leute sind dort mal schon 100 Leute gewesen, allen Standorten. Und ich habe gewusst, es war schwierig gewesen. Halt eben mit dem Thema Smart. Mercedes ist noch im Aufbau, es war wie ein Start-up in der Firma noch gewesen. Richtige Challenge, aber ich habe gedacht, komm, ich nehme die Challenge an. Und habe dann das gemacht. Und kurze Zeit später ist dann leider der Geschäftsführer bei meinem Vater ausgefallen. Längerfristig. Und dann, weiss ich noch, habe ich in meiner Euphorie meinem Vater so gesagt, hey, schau, mein Vorschlag ist, wir fusionieren die Firmen. Ja. Weil ich habe ja damals mal schon immer versucht, mit seinen Leuten zusammenzuarbeiten für Synergieeffekt und wie können wir gegenüber Grosskunden zusammen auftreten und so weiter. Ich habe vorher schon einen Plan präsentiert, wie können die Firmen besser zusammenarbeiten, oder? Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, hey, schau, jetzt ist die Gelegenheit, wir können die Firmen zusammen fusionieren. Wir machen eine Geschäftsleitung. Dann braucht es die Leute, die da eh schon... Ich meine, ich habe damals mal die Verkaufsleitung auch noch gemacht. Den Verkaufsleiter haben wir dann gar nicht mehr ersetzt. Und man hat das eigentlich plus minus so können fusionieren, dass man die Leute hat können nutzen, die wir hatten, also mit denen das Ganze aufbauen und niemand haben müssen entlassen. Und sonst hätte man müssen neue Leute rekrutieren und einstellen. Und ich habe natürlich gedacht, also ja, ist eine gute Sache und alles, aber ich habe nie gedacht, auf was lasse ich mich da ein, respektive was kommt alles auf mich zu. Bei einer Fusion, weißt du, ich meine, die zwei verschiedenen Kulturen, klar sind es Autohäuser, aber andere mit einem Patron-Seite und das andere eher so organisatorisch geführt. Also wow, das ist crazy gewesen. Aber ja, ich habe meinem Vater dann den Vorschlag gemacht. Und das Erste war, als er gesagt hat, so ein bisschen, mach dein Problem nicht zu meinem Problem, weil dort mal die Keto Autocenter halt noch nicht so gut performt hat, eben wegen all diesen Problemen. Und ich habe ja gesagt, ja, und dein Problem, Geschäftsführer, willst du jetzt selber wieder Geschäftsführung übernehmen, oder? Also es ist ja nicht so, dass du kein Problem hast. Also, ja, und dann hat er dann gesagt, ja, das stimmt eigentlich, aber hast du gemerkt, er ist da noch ein bisschen vorsichtig gewesen, er hat es mir wie noch nicht so richtig zutraut, oder? Und darum... ist das dann eine sehr spannende Zeit geworden zwischen uns beiden. Und ich habe natürlich dann, er hat dann irgendwann gesagt, ja, eigentlich, ja, hast du recht, ist, er selber wollte das auch nicht nochmal machen. Ja. Und jetzt nochmal jemand Neues rekrutieren, ja, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, also komm, machen wir das. Und ja, dann war all eyes on me gewesen, natürlich, oder? Und der Druck von überall, von ihm, von allen Leuten und so weiter. Und vor allem habe ich mich dann wie auch bei den Leuten von Kennis Autocenter nochmal aufs Neue müssen beweisen. Mhm. Weil die Keto-Leute haben mich gekannt. Ich war der Werste, ich habe verkauft und die haben gewusst, so schlecht macht ihr das nicht. Mhm. Aber bei den Kennis-Leuten bin ich wieder der Sohn vom Chef gewesen, oder? Und das habe ich mir wie auch gar nicht überlegt und habe mich dort wie auch nochmal dann aufs Neue mit der Zeit auch nochmal müssen beweisen. Und ja, aber es war extrem intensive Zeit gewesen. Extrem. Wie hast du das gemacht, dass du das Vertrauen hast können von den Leuten gewinnen? Mhm. Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist dann einfach mit der Zeit gegangen. Also ich meine, wir haben schlussendlich, ist halt in unserem Business das Thema Zielerreichung extrem wichtig. Und ich meine, ich konnte relativ früh können Zielerreichung holen, nur schon bei der Keto, wo der alte Verkaufsleiter heute noch nicht glaubt, dass wir die geholt haben. Aber ich habe es schwarz auf weiß. Also, nein, ich habe dort mal die Smart, wir haben lange die Smart-Ziele, die fast unmöglich gewesen sind, sage ich jetzt mal, von ihm her. Also ich würde jetzt nicht sagen, für mich ist alles immer irgendwie möglich. Und das Gleiche ist dann halt weitergegangen bei Kennis, oder? Dass ich auch dort versucht habe, zusammen mit dem Marketing, Verkaufsteam, das zu erreichen. Klar, ich war ein bisschen mehr im Sales-Bereich drin gewesen, durch das allgemein. Und sonst ist es halt, ich meine, nur schon durch Präsenz kann man sich beweisen. Also ich bin nicht 9-to-5 da gewesen. Also ich bin morgen früh bis abends spät, am Wochenende, Samstag, jahrelang am Samstag im Geschäft gewesen und am Sonntag auch noch gearbeitet von zu Hause aus. Also klar, das sieht natürlich niemand, aber ich meine einfach, sie haben es dann mit der Zeit schon gecheckt. Also der macht etwas und am Ende des Jahres ist auch nicht alles schlecht rausgekommen. Wir haben versucht, Optimierungen zu machen, so gut wie möglich, aber nicht, wenn es darum geht, dass Mitarbeiter irgendwie müssen darunter leiden, im Gegenteil. Dort Optimierungen mit Lieferanten und alles, aber vielleicht den Mitarbeitern trotzdem mehr können zu bieten. Ja. Und das ist dann mit der Zeit dann schon auch angekommen. Aber das ist auch wieder so ein bisschen das Thema Vorbildfunktion, wie du vorher gesagt hast, Glaubwürdigkeit aufbauen und eben das auch vorleben. Ich finde, das ist mega wichtig. Das geht damals ein bisschen verloren in der heutigen Zeit, dass man einfach viel verlangt, aber hintendurch verhebt es einfach nicht. Ja, das ist in den Führungsprinzipien ist das einer der wichtigsten Punkte ist wirklich Vorbildfunktion. Man kann so viel, nur schon, auch wenn man sonst keine Ahnung hat von der Führung und nur Fachkompetenz hat, wenn man Vorbild, wenn man ein Vorbild macht und nur selber den Job so, wie man es verspricht oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser macht, dann hat man schon viel richtig gemacht. Du bist vom Typ her, du bist eine sehr engagierte Person. Also ich schätze dich auch so ein, wenn du dir irgendein Ziel gesetzt hast oder so, du gehst voll für das. Du hast vorhin gesagt, eben, es sind so viele Challenges dann gewesen, die auf dich zugekommen sind. Wie hast du das für dich so ein bisschen handeln können, dass du dich vielleicht als Marke, als Person nicht auch verloren hast? Also gut, ich habe fairerweise dann auch meine gesundheitlichen Themen gehabt. Schwindelanfälle und Schlaf. Klar, das mit dem Schlaf, das hat jeder Unternehmer, der nicht besser wird. aber ich habe dann relativ schnell müssen, nach verschiedenen Gesprächen schauen, Ernährung umstellen. Ich habe Sport, ich brauche regelmäßig Sport. Ich habe dann mit der Zeit aufgehört, Sport zu machen und weniger gegessen. und das ist gar nicht gut gekommen. Nein, also eben Sachen, das sind halt wie so Basics für mich. Ernährung schauen, regelmäßig Sport machen. Ich habe eine sage ich mal, eine Abendroutine, wo ich dann aber eine gewisse Zeit nicht mehr fürs Geschäft mache. Halt alles so Sachen, wo halt einfach musst drauf schauen, oder? Dass du mit dir selber ins Gleichgewicht hast. Und je besser ist es natürlich, wenn man noch ein Hobby hat und das kann verfolgen, ist bei mir halt das Hobby automatisch auch immer das Geschäft gewesen, oder? Ich hatte dann auch den Ausgleich natürlich gehabt mit meinem Teilzeitstudium, wo ich noch das Masterstudium MSC oder HWC gemacht habe. Das ist auch, klar hast du dann auch immer wieder den Druck, wenn du so Arbeiten musst abgeben und so. Aber es ist halt nochmal etwas anderes. Und das so, ich habe zwangshalber durch das jetzt zum Beispiel so wie einen Ausgleich gehabt. Ich habe auch so verschiedene Leadership-Weiterbildungen und so weiter gemacht währenddessen. Und das hat mir sicher auch gut getan. Aber hast du irgendwie an einen gewissen Punkt müssen kommen, dass du das für dich so ein bisschen wie realisiert hast? Ich muss gewisse Stellschrauben verändern. Eben, ich habe dann nach der Fusion und alles, ich habe dann eine Zeit lang, wir hatten dann leider auch noch Ausfälle gehabt. Ich habe dann eine Zeit lang, ich meine, wir sind dann nach der Fusion schon dort mal über oder knapp nicht ganz 200 Leute gewesen. Klar, wir haben dann einen Teil müssen konsolidieren, wir haben dann Filialen müssen schliessen, die einen freiwillig, die anderen unfreiwillig. Die Freiwilligen natürlich, wenn die Rentabilität nicht gestimmt hat, wir haben das Geld für die Investitionen nicht gehabt. Und andere ist halt teilweise auch ein bisschen vom Hersteller. Netzpolitisch immer das Gehen und das Nehmen. Ja. Und ja, nach diesen Fusionen hat es natürlich fairerweise auch meine Leute, ich habe es sicher auch teilweise ein bisschen überfordert. Ich habe da zu wenig auf Work-Life-Balance auch bei meinen Leuten geschaut. Ja. Und das ist mir heute extrem wichtig, dass ich auch meine Leute muss in dem Thema führen. Ja. Also nicht einfach so, ja, schau ein bisschen, sondern du musst Einfluss nehmen, wenn du merkst, es kommt nicht gut. Und das habe ich damals natürlich noch nicht gewusst und noch nicht gecheckt. Und dann habe ich dort eben Ausfälle gehabt. Und dann die Jobs auch müssen machen, die Geschäftsleitung. Also mehrere Sport am Schluss gleichzeitig leiten, zum Daily Business, wo ich sonst schon hatte, zu der Fusion und allem Möglichen. Und das ist dann auch bei mir sehr tief gegangen, oder? Aber ich konnte das natürlich können, gezielt, ich bin das angegangen. Eben Lösungen gefunden mit Ernährung, mit Sport regelmäßig, Routine und alles Mögliche, dass dann das doch irgendwie klappt. Vom Mindset her, von der Einstellung, das hat sich ja extrem gewandelt bei dir. Eben, du sagst jetzt, hey, du schaust auch, dass Mitarbeiter ihre Freizeit haben, sich können ausruhen etc. Wie soll ich das jetzt formulieren? Aber das ist ja für dich auch ein steiniger Weg gewesen. Und du hast das eigentlich am eigenen Leib so ein bisschen erfahren, dass du es jetzt den anderen kannst weitergeben. Was ich mir eben auch vorstelle, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber das Ganze ist ja auch aus der Familie gekommen. Du hast einen gewissen, vielleicht auch einen familiären Druck, den du dir vielleicht auch ein bisschen selber machst. Du willst das natürlich gut weiterführen etc. Inwiefern hat das auch einen Impact gehabt? Das ist wahrscheinlich das grösste Problem. Okay. Also sicher mal der Druck von der Familie, aber mein Druck ist noch grösser. Ja. Also einerseits klar habe ich den Druck von der Familie, wo da ist. Also da sicher noch ein bisschen mehr vom Vater als von der Mutter. Aber das Problem ist halt mein eigener Druck, oder? Ja. Und ich sage halt, wenn ich CEO bin von Kennis, dann habe ich Erwartungen an mich und dann muss ich das einfach machen, fertig. Und das ist dann halt ab und zu nicht immer so mit Work-Life-Balance zusammen gut gegangen. Ja. Wie sieht jetzt so deine Morgenroutine aus? Also ich stehe gern immer ein bisschen früher. Also ich gehe jetzt nicht, ich stehe auf und bin im Auto, sondern egal, wenn ich aufstehe, Ich nehme mir immer die Zeit, einen Kaffee, einen Cappuccino zu trinken, einen Flat White, ehrlich gesagt. Ich habe eine Siebträgermaschine natürlich auch. Ich lebe das Thema Kaffee auch daheim. Ja. Also ich liebe Kaffee und ist ein wichtiger Teil der Firmenkultur. Und ich freue mich jeden Morgen. Das ist teilweise auch das Problem, wenn ich früher aufwache. Dass ich sage, also komm, ich stehe schon auf, ich will jetzt den Flat White machen. Oder? Und lese die Zeitung. Also ich lese gerne NZZ. Und ich nehme mir die Viertelstunde, Halbstunde, je nachdem, einfach zum schönen Tag rein starten. Und nachher bin ich halt, und je nachdem esse ich dann halt auch mein Müsli gerade, oder? Und ich habe das auch ein bisschen im Militär gelernt. Wenn du das gemacht hast, du musst am Morgen etwas trinken, also tu dich am Morgen verpflegen und dann kannst du Bäume ausreissen nachher. Also dann bist du für alles gefasst. Auch wenn dann nachher keine, ich mache eigentlich sonst keine Pause bis am Mittag, oder? Also klar, ab und je nachdem, wenn man jemanden trifft, zum Kaffee, mit dem Kunden und so natürlich. Aber du kannst halt nachher, bis am Mittag topfit und kannst alles Mögliche machen, weil du hast morgen schon dich vorbereitet auf den ganzen Tag. Oder? Und das ist mir auch mega wichtig. Klar, wenn ich ab und zu mal muss wirklich extrem früh aufstehen, dann kann es sein, dass ich den Kaffee to go mache und im Auto trinke. Aber sonst ist mir das extrem wichtig. Ja. Und das versuchst du eben so gut, wie es geht, eigentlich wirklich durchzuziehen. Voll. Egal, was jetzt halt ansteht, etc. Noch schnell zum Käfeli. Du hast es erwähnt, das ist so ein bisschen ein Kulturgut auch von eurer Firma. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also, das Käfeli war so, gewesen, dass mein Vater ja einer ist. Er ist ja sehr menschenfreundlicher. Er hat es mega gerne mit den Leuten und alles sehr kommunikativ. Und er tut wirklich irgendwie allen Leuten sind eh und je ein Käfeli anbieten. Egal, ob du schon 10-mal gesagt hast, du willst keinen Kaffee, er bietet noch einen Kaffee. Aber er meint es gut. Ja, Und irgendwann hat meine Mutter dann immer so ein bisschen gesagt, hey, das müsstest du eigentlich, weil es ist ja wirklich sehr authentisch. Es ist nicht einfach ein Slogan, sondern tu doch das in der Werbung rein, weil das zeigt nicht, du tust wirklich jedem einen Kaffee anbieten und auch servieren. Ja? Wieso tust du das nicht auch in die Werbung rein? Und das war trotzdem mal in Delicke gewesen, wo er halt auch meiner Mutter die ganze Zeit einen Kaffee, obwohl sie gar keinen Kaffee getrunken hat, trotzdem mal. Immer ab und an gesagt, so, du hast schon wieder vergessen. Oder? Auf jeden Fall, hat sie ihm dann gesagt, hey, komm, sag doch das in der Werbung, weil eben, du bietest sie eh jedem an und das ist doch mal etwas anderes. Und zusammen, glaube ich, mit dem Nachbar, der in der Werbung zusammen war, haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir den Werbespot und so weiter. Also eigentlich war deine Mutter das Brain hinter dem Ganzen, gewesen, oder? Ja. Marketing. Ja, kann man sagen. Kann cool. man sagen. Mega gut. Und ich glaube, wir haben das erste schon, ich weiss nicht, Jingle Jungle, wir arbeiten heute noch mit ihnen zusammen. Ich bin gerade heute jetzt eigentlich von der EKO, vom Aufnahmestudio, für den Weihnachtsspot, den wir haben. Und seitdem hier arbeiten wir mit Jingle Jungle zusammen. Voll gut, voll gut. Du bist mega busy, darum du hast einen sehr durchtakteten Tag. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich würde zum Schluss gerne, wenn das für dich okay ist, ich habe während unserem Gespräch ein paar Stichwörter draufgeschrieben, die einfach kurz am Kopf rühren und du kannst einfach ganz spontan reagieren. Ist das gut für dich? Ja. Das erste Stichwort ist, wir haben es schon ein bisschen angetönt, aber so ein bisschen Leadership. Was bedeutet das für dich? Also eben, Leadership muss Spass machen. Ist für mich halt wichtig, eben, es ist ein breiter, ein grosser Begriff. Viele kennen den, aber viele nicht wissen nicht, was dahinter steckt. Oder? Und ich glaube, es ist am Ende des Tages, muss ja eigentlich das Ziel sein, man muss gemeinsam das Ziel erreichen. Und dabei muss es Spass machen. Und es muss nicht immer heißen, oh, Leadership anstrengend. Ich meine, so viele Leute wollen nicht mehr führen heute. Das ist ja mega, mega schade. Ja. Und klar wird es nicht einfach. Aber ich meine, schlussendlich, wenn man Menschen gern hat, wenn man offen ist, transparent miteinander, Vorbildfunktion einhält, dann checkt auch der andere, hey, wir müssen irgendwie das Ziel erreichen. Ja. Wichtig ist einfach, wir müssen es gemeinsam erreichen. Oder? Ja. Und wenn man das kann vermitteln, dann kann Leadership auch Spass machen. Oder? Und das ist das Wichtigste. Es muss schön sein, muss Freude haben daran. Zeitmanagement? Ja, Zeitmanagement ist bei mir so, ist ein guter Punkt, bei mir muss alles immer auf Minuten aufgehen, weil ich mache halt schon gerne, wenn es irgendwie geht, effizient. Und das ist bei mir auch das Problem einmal im Work-Life-Balance, bis ich dann wieder runterfahre, weil ich halt so für mich selber gerne einen toughen Zeitplan habe. Und darum, ich bin nie gerne zu früh an einem Meeting. Oder irgendwo an einem Anlass, wenn man mit Kollegen abmacht, ich kann nicht zu früh sein, ich drehe dann durch, wenn ich zu früh dort bin. Klar, heute mit den Zeiten vom Handy geht es noch einigermaßen, kannst auf dem Handy etwas erledigen. Mhm. Aber bei mir muss alles immer gerade auf Minuten aufgehen, was aber nicht unbedingt auch immer vorbildlich ist. Oder? Und was eben für Work-Life-Balance, kann ich mich da sicher noch verbessern. Vernetztes Denken, das ist, glaube ich, etwas, was für dich oder in deinem Job extrem wichtig ist. Ja, definitiv. Also das ist, ich versuche auch, ich sehe da auch das Thema Kreativität im Zusammenhang. Ich versuche immer bei der Problemlösung oder Lösungsfindung einfach konkret versuchen, verschiedene Komponenten zusammenzuführen, verschiedene Leute. Ich frage lieber einen zu viel als einen zu wenig. Und ich wähle da immer einen kreativen Ansatz. Und darum ist mir das sicher ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Selbstreflexion? Ja, extrem wichtig. Ich versuche immer, teilweise fast, ja eben, es ist auch der Druck, den man sich macht, oder? Wo man sagt, ich hätte das jetzt noch besser machen müssen. Bei allen Punkten sehe ich halt immer wieder, was kann ich das nächste Mal besser machen, oder? Was auch Vor- und Nachteile hat. Eben ab und zu wäre es gut, wenn ich halt ein bisschen weniger kritisch wäre, oder? Für die Gelassenheit, aber ich glaube, zum Weiterkommen hat es auch natürlich viele positive Aspekte. Was ist das, was dich inspiriert? Das sind viele Sachen. Also ich natürlich fairerweise immer wieder auch in gewissen Themen meinem Vater natürlich, wo ich immer denke, in seinem Alter, wenn er ab und zu, er hat ja auch privat viele Liegenschaften, gute Immobiliendeals können machen in der Vergangenheit und das weiss man eigentlich von außen gar nicht, aber seine grosse Stärke ist vor allem Verhandlungen. Und das ist crazy, wie er einmal da die Verhandlungen führt und alles. Und ich glaube, sonst ist definitiv, ich sehe halt das Silicon Valley, viele Firmen. Ich finde es immer schade, wie schaffen wir das in Europa nicht. Wie die das einfach von null aus, die Startups, allgemein die Startups-Kultur, wo ja viele einmal schon gescheitert sind, mehrfach gescheitert, aber plötzlich haben sie es geschafft. In der Schweiz, wenn man einmal scheitert, dann ist man abgeschrieben. Ja. Und das ist halt einmal ein bisschen schade und darum sind wir halt in der Schweiz oder in Europa vielleicht auch viel zu vorsichtig in gewissen Themen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Leaders wie Steve Jobs und so weiter, wo mich sehr inspirieren. Was ist für dich Erfolg? Erfolg. Ich glaube, schlussendlich hat es viele Aspekte. Also jetzt im Geschäftlichen ist es sicher so, dass wenn man eine Firma gegründet, ein Wachstum erzielen können, aber auch natürlich zufriedene Mitarbeitende hat, motivierte Mitarbeitende und vielleicht gleichzeitig auch noch gute Work-Life-Balance, mhm. oder? Weil schlussendlich bringt es ja nichts, wenn man viel erreicht hat, aber selber nicht happy ist. Ob jetzt das, klar kann man sagen, geschäftlicher Erfolg, aber vielleicht privat zu fest vernachlässigt. Mhm. Gleichzeitig halt auch Familie, oder? Auch das im Einklang kann bringen. Happy ist mit Frau und Kindern, auch da sein für die. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ja. Cool. Das nächste Stichwort wäre happy gewesen. Aber ja, hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Mhm. Wir sind fast am Schluss. Allgemein, Stichwort Unternehmertum. Mhm. Was ist für dich Unternehmertum? Du, ich glaube, das Unternehmertum fängt an dem Tag an, wo man selbstständig für sich ist, ob jetzt das eine Einzelfirma ist oder GmbH, AG, mhm. wo man einfach für sich verantwortlich ist, eigene Kunden muss akquirieren, muss schauen, ob es Ende Monat aufgeht, eigentlich ins Risiko geht. Ja. Am ersten Tag, wo man ins Risiko geht. Und darum, ich finde das so cool bei allen, die das probieren. Ich meine, ich kann alle verstehen, die sagen, okay, ja, ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt, fair enough. Und es ist für mich zu viel Druck. Oder ich habe lieber einen festen Arbeitsvertrag. Aber ich finde es mega cool, wenn man es einfach mal probiert. Könntest du jemals wieder angestellt sein? Schwieriges Thema. Ja, nein, es ist halt wirklich, ich meine, ich kann mich gut unterordnen. Ich meine, ich habe das Militär erst das Jahr abgeschlossen. Mit 40 eigentlich, ich werde Ende Jahr 40. Und das Militär hast du jetzt abgeschlossen. Klar, als Oberleutnant, aber auch im Geschäft. Ich muss sagen, hey, ich muss im Geschäft sein. Ja. Da brauchen sie mich. Im Militär haben sie noch ein paar andere, die meinen Job auch machen könnten, wenn nicht besser. Ich finde das auch cool. Es hat mir auch gut getan. Also Work-Life-Balance für mich, Militär, top. Also, ja. Aber wichtig ist, ich habe gewisse Zeiten, bin ich dann ein paar Tage gegangen und ein paar Tage wieder im Geschäft. Wenn möglich ist, am besten war es bei mir, wenn ich ein Stück lang, ob es jetzt 2 Wochen oder 4 Wochen waren, ja. einfach wenn es irgendwie geht, die ganze Zeit im Militär bleiben. Mhm. Und dann hast du durch das Militär ein super Work-Life-Balance. Es ja. tut extrem gut. Und ich habe mich gern untergeordnet. Klar haben es die einen Vorgesetzten besser gemacht und die anderen weniger. Aber das hat damals einfach auch mega gut getan. Du hast einfach mal ein bisschen können, ja, das Ganze ja, und einfach, du hast einfach dein Ding gehabt. Klar, ja. hast du es gut machen und ja. hast dann halt mal einen Zusammenschiss bekommen, wenn nicht alles super war. Aber es war auch cool gewesen. Ja, ja. Wirklich? Ja, für dich war es wie eine Ferien. Ein bisschen Wellness. Das Zweitletzte, so ein bisschen Mindset. Du hast vorher gesagt, alles ist möglich. Mhm. Und das finde ich eben hure geil, deine Einstellung. Im Sinn von, eben, es ist nicht begrenzt oder so gegen oben, sondern wenn du Visionen hast oder Träume hast, was auch immer, dann hast du das Gefühl oder weißt du kannst die erreichen. Mhm. Das Stichwort einfach Mindset. Was kommt dir da spontan in den Sinn? Also ja, ich glaube, wenn du Visionen hast, eben du, es ist alles irgendwie möglich. Also klar, kommt jetzt auch am Schluss natürlich auf die Vision drauf an. Ja. Aber ich meine, wenn man etwas will, dann kann man es auch erreichen. Und ja. am Schluss muss man ja nicht alles selber erreichen. Ich meine, wenn man jetzt, es hat so viele gute Leute, gute Firmen, die können unterstützen können. Ich meine, ich kenne viele kleinere Firmen, oder Selbstständige, wo mit Freelancer, die mit anderen zusammen arbeiten und dann gemeinsam ein Top-Produkt liefert. Ja. Und jeder hat seine Stärke. Darum denke ich, wenn man etwas erreichen will, ist es immer irgendwie möglich. Und es steht und fällt eben halt am Mindset und an der Motivation und teilweise halt auch ein bisschen an der Kreativität. Ja. Wie tust du jetzt, oder wie hast du früher, wo du noch ein bisschen mehr im Daily Business gsi bist, deine Teams zusammengestellt? Also am Ende des Tages ist es ja, also bei uns ist es vielleicht, ja, was soll ich sagen, bei mir war es spannend, als ich angefangen habe als Smart-Verkäufer. Mhm. In der Smart Garage, habe ich ja gesagt, ist Smart auf dem absteigenden Ast gewesen. Ja. Wir haben vom einen Tag auf den anderen hat es plötzlich geheißen, all die und die und die Mercedes Garage haben auch noch Smart. Mhm. Trotzdem, dass man gewusst hat, hey, Smart geht deutlich abwärts. Wir haben sonst ein Problem gehabt und das war dann wie so fast der Todesstoß gewesen, oder? Und in dieser Zeit dann Leute rekrutieren, die Smart verkaufen, ist eine verdammte Challenge gewesen. Also, und da ist halt das Thema Rekrutierung und so weiter extrem wichtig gewesen. Und am Schluss hast du einfach mit denen arbeiten müssen, die sich dann dort mal beworben haben. zum Glück haben wir dann irgendwann können Mercedes einführen und haben dann noch die Vision von Mercedes können verkaufen, aber wir sind immer noch im Smart Center gewesen. Verkauf mal Mercedes aus einem Smart Center. Also auch eine Challenge für sich. Mhm. Am Schluss war es wie so gewesen, du hast so attraktiv wie möglich das Inserat ausschreiben. Gleichzeitig hast du auch schauen, du hast das auch müssen können bieten. Also, das habe ich auch alles gelernt. Dann haben wir natürlich Leute gehabt, mega cool, klingt mega spannend, wir haben mega viel versprochen. Und am Schluss haben wir gemerkt, wir könnten das gar nicht halten. Und zack, sind sie wieder weg gewesen. Also, du hast müssen schauen, dass du das kannst halten, was du versprichst. Oder? Und das lernst du halt alles mit der Zeit. Du musst einen guten Mix aus allem machen und ihnen auch die Freiheiten bieten, den Leuten. Oder? Das, und schauen, hey, was kannst du ihnen noch geben, wie kannst du unterstützen, dass es Spass macht. Coachen halt von Anfang an. Ja, ist auch nicht immer einfach gewesen, das ist so. Das letzte Stichwort, Mercedes. Mhm. Was ist Mercedes für dich? Was bedeutet Mercedes für dich? Ja, darf ich jetzt da fast nicht sagen, sonst weiss der Hersteller, wir werden nie andere, wir werden für immer Mercedes haben. Nein, ist natürlich, ich bin mit dieser Marke aufgewachsen, ist extrem wichtig. Ist auch wie ein Teil von der Familie, die ja. Marke. Darum... ja, ich glaube, es wär sicher sehr schwierig, wenn wir uns mal müssten, von dieser Marke trennen. Und es freut mich natürlich immer wieder mehr, zu sehen, was in Zukunft alles passiert, wie die Marke sich halt über all die Jahre entwickelt hat und ja, Up and Downs gehabt hat. Ja. Aber trotzdem halt auch vor allem eine solide Vision hat und schlussendlich auch wieder zu den Wurzeln zurückfindet. Und jetzt mega, mega coole Produkte wieder in Zukunft rausbringt. Cool, da sind wir gespannt. Noch ganz zum Schluss, jetzt wirklich zum Schluss, du bist mittlerweile Verwaltungsratspräsident, bist nicht mehr CEO. Mhm. Kannst du uns schnell uns kurz einfach erklären, wie das zustande gekommen ist, beziehungsweise wieso der Schritt noch entsprechend gemacht ist? Also für mich, ich weiss auch nicht, ich habe halt über all die Jahre immer so ein bisschen die Schritte gemacht, ich habe ein Team aufgebaut und dann die Führung weitergegeben. Und es ist für mich wie irgendwann bei mir der Zeitpunkt, hey, ich bin jetzt 8 Jahre CEO gewesen, coole Zeit, sehr viel gelernt, aber ich weiss nicht, ob ich jetzt diesen Job noch viel, viel besser mache. Und wir haben super Leute in der Geschäftsleitung rekrutiert, mega, mega tolle junges Team, das noch mehr Ideen hat. Und wo ich dann nachher sagen musste, hey, ich glaube, je näher ich halt überall drin bin, desto weniger können sie sich entwickeln. Und ich habe ihnen wollen die Chance geben, um das zu machen und auch dafür können mehr in anderen Bereichen für Kenis da sein. Weil schlussendlich bist du halt als CEO mit mittlerweile was haben wir, 220 Leuten und das Ziel ist in den nächsten 5 Jahren auf 300 mit unseren Investitionen, die wir vorhaben. Und dann bist du halt schon vom Daily Business, du hast den Hersteller, der diverse Meetings hat, wo vieles von dir will. Dann wird es schwierig, wie will man die Firma weiterentwickeln, oder? Und ich glaube, es war der Mix daraus, wir haben coole Leute, Top-Leute, die jetzt das im Operativen führen. Die muss man auch zuerst finden. Und auf der anderen Seite natürlich auch Themen, Projekte, wo man sonst so wie nicht hätte können machen, jetzt, wenn wir nicht die Konstellation wie heute hätten. Cool. Ja, ich muss sagen, also ich glaube, was du da alles mit deinem Vater aufgebaut hast, ist unglaublich. Auch die Stimmung, die Atmosphäre, wo da herrscht, auch eben wo wir vorher rumgelaufen sind, im ganzen Gebäude, der Umgang, wo du hast mit den Leuten, und so, man merkt richtig, das ist so richtig herzlich und man fühlt sich mega wohl auch da, also von dem her gesehen. Gratulation für das, ist ja wirklich mega, mega schön. Auch danke viel, viel mal für deine Zeit, Marc. Ich glaube, du hättest noch das eine oder andere mehr zu sharen, wo super spannend ist, vielleicht können wir mal einen zweiten Teil machen. Aber wie gesagt, ich danke dir von herzlich für deine wertvolle Zeit. Und wie immer gehört dem Gast die letzte Worte. Ja, herzlichen Dank, Stefan. Ja, freut mich, dass ich da dabei sein durfte und sehr gerne wieder mal. Und ich hoffe, ich habe ein paar spannende Themen können überbringen, wie es bei uns ist.